zwei Jahre immer nur die Oma besucht. Doch jetzt wieder 3-4 Sterne an der Playa gebucht. Maske auf im Flieger, schön brav hingesetzt. Denn das muss man jetzt. Ja, sicher! Neben mir sagt einer, ey, was für ein Glück. Endlich haben wir wieder unsere Insel zurück. Weil Mallorca diese coole Insel ist, die man nie vergisst. Ich glaub, es könnte glatt passieren, dass ich heut noch sauf. Alle Bratwurstbuden, alle Läden auf. Und wenn wir singen, singen wir den ganzen Tag super flach. Wir sind endlich wieder schon eine Woche wach. Eine Woche wach, eine Woche wach. Eine Woche wach, eine Woche wach. Eine Woche wach, eine Woche wach. Eine Woche wach, eine Woche wach. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ich sag eine Woche wach. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ich sag eine Woche wach. Singles mit Nivea, Singles mit Niveau. Überall Elite-Partner sowieso. Die Entscheidung fällt wie immer schwer. Erst ein Bier oder erst ins Meer. Viel zu lange waren wir voll abstinent. Ab jetzt gilt für jeden, es wird nicht mehr gepennt. Heute wird sich wieder ordentlich der Helm lackiert und das Glas vibriert. Ich glaub, es könnte glatt passieren, dass ich heut noch sauf. Alle Bratwurstbuden, alle Läden auf. Und wenn wir singen, singen wir den ganzen Tag super flach. Wir sind endlich wieder schon eine Woche wach. Eine Woche wach, eine Woche wach. Eine Woche wach, eine Woche wach. Eine Woche wach, eine Woche wach. Eine Woche wach, eine Woche wach. Was haben wir? Was haben wir? Was haben wir heute für'n Tag? Ich sag, was haben wir? Was haben wir? Was haben wir heute für'n Tag? Ich sag, was haben wir? Was haben wir? Was haben wir heute für'n Tag? Ich sag, was haben wir? Was haben wir? Was haben wir heute für'n Tag? Ich sag, wir sind schon eine Woche wach. Eine Woche wach, eine Woche wach.